Fritz. Soundgarden am Abend. Herzlich willkommen zum Soundgarden. Am Mittwoch leicht verschnupft. Ein wenig grippal Infekt, aber ohne irgendwas mit Vögeln dabei zu haben. Und aber an sich ein volles Programm. Richtig voll. Wir haben Gäste später. Der Basti von Tiefschwarz wird da sein. Das heißt, wir werden qualitativ hochwertige Hausmusik hören. Wir haben ansonsten natürlich viel spannende neue Musik dabei. Wir haben ein kleines Breakbeat-Special dabei. Das heißt, es gibt dann eine halbe Stunde lang nur so gebrochene Beats. Wir haben eine kleine Radiopremiere. Wir haben die aktuelle Single von Blank & Jones ganz frisch dabei. Das alles in den nächsten zwei Stunden. Viel Spaß. es wohl mal wieder richtig neblig in Holland, als der Kollege die Platte gemacht hat. Corduroy oder so. Würde ich es mal aussprechen. Tsunami, die Plattenfirma Ferry Corsten hat geremixt. Richtig geil gemacht. Sweetest Dreams. We'll be right back. ein kleines, fiktives Dörfchen in Mexiko. Buenaventura im Remix. Loaded heißt der nächste Song, kommt von einem Kollegen, der heißt Sander van Dorn. Und es kommt mal wieder von der Spinnin' Music Group, ich glaube sogar auf Liquid Records. Kollege, der jetzt musikalisch kommt, der sagte mal, so Freunde. Die Rede ist natürlich von Pete Blang, der hat einen musikalischen Kollegen, der heißt Jasper Jones. Und die machen schon seit ziemlich langer Zeit Musik, das Ganze auch sehr erfolgreich. Und die haben eine neue Single noch nicht ganz auf dem Markt. Die ist gerade erst fertig geworden, die heißt Mind of Wonderful. Und die hören wir uns jetzt ganz toll und ganz exklusiv an. Mit dabei ist eine Dame, die nennt sich Alice und die war schon bei Perpetual Streamer. Gesang ist technisch mit dabei. Wir hören uns jetzt den Song an, danach gibt's witzige Infos. Und danach gibt's qualitativ hochwertige Hausmusik und Gespräch dazu. Das ist immer wieder schön im Soundgarden. Und ansonsten dann natürlich zum Thema Blank & Jones. Mind of the Wonderful, die aktuelle Single. We'll be right back.

your area of the dance floor. Blow heißt die Platte von Tiefschwarz. Und eigentlicherweise seid ihr ja gar nicht bei dem Label, wo die rausgekommen ist. Wie kam es dazu? Ja, also es gibt eine Lokalität und Veranstaltungsreihe in Berlin, die heißt Fun. Und Fun hat einen Sampler rausgebracht auf Form Music. Und wir hatten einen Titel dazu beigesteuert, Exklusivtitel. Und den fand unser lieber Freund Hal ziemlich gut und wollte unbedingt den Titel auf sein Gigolo-Label haben. Und das hat er jetzt gekriegt. Also, super. Hat er bekommen. Schön. Was hören wir jetzt? Jetzt hören wir Alter Ego. Rocker nennt sich das Stück und es ist wahrlich ein Rocker. Also es ist noch nicht veröffentlicht, kommt auf Playhouse raus und ich hoffe, Arta hat nichts dagegen, dass ich ihn jetzt hier im Radio spiele, aber ich glaube nicht. Ach was. Und das ist wirklich, wirklich ein Rocker. Hau rein. Rocker. Thank you. Der Kollege Atta, alias Alter Ego. Atta macht's gut. Atta macht's echt gut. Aber Atta war doch ein Scheuermittel in der DDR. Ja. Der scheuert auch ganz schön durch die Weltgeschichte gerade, der Atta, der Liebe. Ja? Ja. Atta ist schön. Atta ist gut drauf. Das ist gut. Was haben wir jetzt Schönes? Ich weiß es, was haben wir jetzt reingemacht? Irgendwas von Output. Genau, die neue Blackstrobe-Single hören wir jetzt. Die neue Blackstrobe-Single. Ja. Was kann man denn vom neuen Album so erwarten? Genau das Gegenteil wie vom ersten. Also es wird wild, es wird laut, es wird verrückt und freakig und super. Dürfen wir da nachher schon mal was hören? Oder? Nein. Okay. Stopp. We'll be right back.

circuits are functioning perfectly. Give me the paddle.

Klassiker von God Within, Rain Cry. Neu. Life goes on. We drift deeper into the sound. Das war ein Mix, den so in der Form eigentlich nicht geben darf, weil es kleines, gemütliches Bootleg, aber toll gemacht. Aste Rush kam schon Motorcycle. Bisschen breakbeatiger als gewohnt. Hideaway. sun don't shine up. Beim Remix Crush Second Son versus PBD. Und auch das kennt man, Jam & Spoon, der Klassiker Stella, auch anders. Und ja, damit ist auch schon wieder soweit. Wir verabschieden uns am Freitag. Wie gesagt, sollte man gehen zur Famous FC, mit dabei unter anderem Tiefschwarz. Konnte uns noch nicht genau sagen, wann sie auflegen, aber dann geht man einfach früh hin und bleibt lange. Das ist auch schön. Ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche, eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Gleich geht's weiter mit dem Blue Moon. Und vielleicht nochmal gleich der Hinweis, dass Gabriel und Dresden, ja, die Jungs von Motorcycle und Undane, genau die, dann am 13., am Freitag, an dem, wo es eigentlich unglücklich ist, aber das macht ja nichts. Kann ja auch ein glücklicher Tag sein. Und da werden wir für sorgen. Bis dahin, ciao.